Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Tja, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten in eine neue Woche mit einer offenen Sendung. Und das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert, über das ihr gerne mit mir reden wollt. 0130 2911, die Telefonnummer 0130 2911. Und am Start heute Nacht ist der Michael und der 37. Hi. Ja, ich bin Michael Hadegön. Ja. Erstmal freue ich mich wahnsinnig, dass ich endlich mal zu dir durchgedrungen bin. Ja. Aus dem hohen Norden. Ja, ich möchte dir gerne erzählen, dass ich innerhalb von 3 Jahren 5-mal das Opfer eines Banküberfalls gewesen bin. 5-mal? 5-mal. Und meine Partnerin 1-mal. Das zähle ich mal zusammen, das sind jetzt 6-mal. Das Opfer eines Banküberfalls. Mhm. Was ist denn da passiert? Ja, eigentlich immer dasselbe. Es kam jemand hinein, hatte einen Revolver, eine Waffe dabei. Also du arbeitest in einer Bank? Genau so ist es. Ja. An der Kasse? Nicht in einer Kasse. Ich bin Leiter dieser Geschäftsstelle. Ja. Ja, und jedes Mal hat jemand Geld verlangt, war maskiert. Ja, ich meine, saßt du direkt an der Kasse in der Bank, in der Filiale? Am Schalter. Im Kassenraum. Ja. Mhm. Ja, dann ging es dasselbe wie immer, mit hinlegen und viel Angst und ich denke mal, es wird immer wieder verarbeitet. Ich habe es auch jedes Mal verarbeitet. Aber es ist ja unglaublich, dass das 5-mal hintereinander passiert ist. Immer in der gleichen Filiale? Immer in der gleichen Filiale, ja. Wie erklärst du dir das? Kann ich mir nicht erklären. Wir haben lange Ursachenforschung betrieben. Es ist letztendlich nicht erklärbar. Ich denke mal, es gibt Zufälle im Leben. Ist denn diese Filiale besonders reizvoll für Verbrecher? Ist die irgendwie besonders ungeschützt oder habt ihr immer sehr viel Geld da oder weiß was ich? Überhaupt nicht. Kann man so wirklich nicht erklären. Meine Botschaft, die ich einfach rüberbringen möchte, ist, ich lese ganz oft Zeitungsartikel über diese Dinge. Ich habe auch vor kurzem jemanden bei dir in der Sendung gehört, der einfach sagte, ich habe doch nur 10.000 Mark gestohlen, die Waffe war nicht echt. Mhm. Ich denke mal, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Seite der Betroffenen. Mhm. Und ich merke an mir, an meinen Mitarbeitern, dass ganz, ganz viel hängen bleibt an solchen Erlebnissen. Also nochmal ins Detail zu gehen. Das ist 5-mal ist es gut gegangen. Mhm. Es ist niemand verletzt worden. So ist es. Wie viel ist jeweils geklaut worden? Verschiedene Summen, die, denke ich, völlig unwichtig sind. Das ist das, was ich einfach rüberbringen möchte. Ich denke, das Entscheidende ist nicht, wie viel gestohlen wurde, ob überhaupt etwas gestohlen wurde, sondern einfach dieses Moment der Angst, die Bedrohung. Ich weiß nicht, ob du schon mal in den Lauf einer Waffe geschaut hast. Ist mir völlig klar, was du meinst, Michael. Ich wollte nur das noch befragen, damit man das kapiert, was da abgegangen ist. Also es sind verschiedene fünfstellige Summen gewesen. Ja. Keine Summen, die dich oder mich lebenslang glücklich machen. Ja. Ich denke, aus der Sicht der Täter war es sicherlich ganz, ganz viel Geld. Ja. Gab es auch sowas wie kurzzeitige Geiselnahmen oder ging das relativ schnell über die Bühne? Glücklicherweise nicht. Es gab immer die Situation, dass Kunden hineinkamen und das wurde aber alles so geregelt, dass es glücklicherweise zu solchen Situationen nie gekommen ist. Wie schnell lief die ganze Sache dann ab? Wie lange dauerte das? Ich denke zwischen 30 und 60 Sekunden. So schnell dann? Mhm. Ja. Nun hat ja jede Bank, denke ich mal so, weiß man ja irgendwie aus dem Fernsehen auch, überall solche Alarmknöpfe. Hattet ihr die auch? Die hatten wir sicherlich auch, aber du machst dir auch Gedanken, wenn du diesen Alarmknopf drückst, was dann passiert. Ich denke mal, in solchen Momenten bist du einfach nicht mehr handlungsfähig. Ja. Du hast Angst um dein eigenes Leben. Ja. Und diese Angst, die ist nicht weg, wenn ein Täter draußen ist, sondern die nimmst du mit. Ja. Die habe ich heute noch. Hört man eigentlich diesen Alarm dann auch in der Filiale oder wird er irgendwo anders ausgelöst? Nein, den hörst du nicht. Den hört man nicht? Nein. So, jetzt kann ich mir wirklich vorstellen, du hast es ja schon mehrfach angedeutet, dass das der Oberschock ist. Richtig. Und ich denke einfach mal, dass diese Gewichtung, was eigentlich in dem Menschen passiert, der so etwas erlebt, mhm, kommt einfach viel, viel zu kurz. Ich möchte einfach für mich mal ein bisschen schildern, was danach geblieben ist. Unheimliche Schreckhaftigkeit, Geräuschempfindlichkeit, totale Ängste, die sich zum Beispiel auch an Schlafstörungen äußern. Mhm. Wenn ich morgens in den Dienst fahre, gucke ich in den Rückspiegel. Wenn ein Auto permanent 20 Minuten hinter mir ist, mache ich mir Gedanken darüber. Mhm. Das sind einfach Dinge, die nachbleiben. Ja. In welchem Zeitraum ist das eigentlich passiert? In 3 Jahren. In 3 Jahren. Nun will ich meine das jetzt nicht zynisch, aber ich sage es dann trotzdem mal. Ist man dann nach dem 4. oder 5. Mal nicht schon ein bisschen trainiert, mit solcher Situation umzugehen? Die Zeit Zeiten, das Ereignis zu verarbeiten, werden immer länger. Ja. Du brauchst also vielleicht beim ersten Mal eine Woche, dann bist du durch damit und beim fünften Mal brauchst du fünf oder sechs Wochen oder wie auch immer. Gibt es da Hilfestellungen von Seiten der Polizei oder von Seiten eurer Bank? Das Problem ist, es gibt wenige Psychologen, die in der Lage sind, dieses Problem zu beseitigen. Du kannst letztendlich nur Angstbeseitigung betreiben, aber das Erlebnis selbst kannst du nicht mehr verdrängen. Also das ist einfach drin und der entscheidende Punkt ist, die Ängste für die Zukunft zu nehmen. Und hast du nicht immer Angst, wenn du da jetzt in der Filiale sitzt und guckst zum Eingang, dass man da ganz normale Menschen schon ganz schnell vielleicht identifiziert als den bösen Räuber? Ich habe also permanent Autonummern, die ich mir irgendwo aufschreibe, weil einfach die Umsichtigkeit, die Angst ist so groß, dass du hörst die Mäuse irgendwo husten in der Ecke, obwohl letztendlich vielleicht gar nichts los ist. Mhm. Und du musst einfach auch damit leben, und ich liebe meinen Beruf unheimlich, dass es dir jeden Tag wieder passieren kann. Ja. Ist das immer noch dieselbe Crew da in der... Ja, wir sind immer noch dieselbe Crew und ich bin also nicht der Einzige von uns, der es mehrmals mitgemacht hat. Es sind mehrere Kollegen und... Redet ihr darüber ab und zu zwischendurch? Also ganz unter den oft. Ganz nur oft. So kannst du es irgendwo auch bekämpfen, für dich bewältigen, nur durch Reden. Denk mal zurück an das allererste Mal, als es zum ersten Mal passierte. Als dann die Verbrecher draußen waren, was war denn los mit euch? Was habt ihr gemacht? Absolute Leere. Ihr lagt alle auf der Erde? Richtig. Und dann guckst du erstmal, sind wirklich weg und so weiter. Gut, und dann läuft natürlich dein Raster ab. Du hast bestimmte Schemen, die du dann abwickeln musst, wen du alarmieren musst, was du tun musst und so weiter. Aber es ist eigentlich mehr ein Film, den spürst du gar nicht, den nimmst du gar nicht wahr. Es dauert also Stunden, bis es dir letztendlich bewusst wird. Und der Zeitpunkt kommt immer dann, wenn du im Bett liegst und schlafen möchtest, aber überhaupt nicht kannst. Ja. Habt ihr an dem Tag dann noch arbeiten müssen? Nee, wohl nicht. Ne? Nein, das brauchst du nie danach, aber du kannst es auch gar nicht. Aber am nächsten Tag dann wieder? Ja, der nächste Tag ist so der Schlüsselpunkt, wo du sagst, entweder ich gehe jetzt hin und es geht weiter. Würdest du irgendwann einmal sagen, ich gehe nicht mehr hin, dann denke ich, würdest du wahrscheinlich auch wirklich nicht mehr hingehen. Also das heißt, du bist jedes Mal am nächsten Tag hingegangen wieder? Natürlich. Ja. Das ist ja wirklich ein absolut verrückter Zufall, ne? Richtig. Fünfmal, das ist ja irre, irre einfach. Jürgen, ich finde einen Punkt ganz, ganz wichtig und den möchte ich also auch als Botschaft nochmal rüberbringen. Ja. Es gibt Gerichtsverhandlungen, wo gesagt wird, es waren nur 20.000 Mark. Die Waffe war nicht echt. Der Täter war rausgesüchtig, hatte ein schlechtes Elternhaus. Also ich gehe den ganzen Tag mit Menschen um und ich habe unheimlich viel Verständnis für Menschen. Nur diese Gewichtung, was eigentlich mit den Menschen passiert, die es erfahren haben, sie wird nie im Leben berücksichtigt. Und das ist etwas, was ich Michael, nicht gut finde. Michael, grenzt bei mir absolut offene Türen ein. Habe ich in dieser Sendung auch mehrfach schon thematisiert, dass man nicht immer über die Täter reden soll. Und den Täter wirklich bis ins letzte Detail versucht zu verstehen. Und über die Opfer redet kein Mensch. Das geht ja im gesamten sexuellen Missbrauchbereich genauso. Jetzt kann ich nur die Bitte äußern, die Hoffnung äußern. Die Bitte kann ich ja nicht äußern, aber die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass es nicht nochmal ein sechstes Mal passiert bei dir. Die Hoffnung habe ich auch. Und wenn du mir die Daumen drückst, dann denke ich, klappt es vielleicht ja. Das werde ich ganz fest machen. Michael, alles Gute. Ich danke dir, wünsche dir einen schönen Abend. Ich dir auch. Tschüss. Ciao. Susanne, 27. Ja, guten Tag, Domian. Hier ist Susanne. Ja. Dein Thema. Ja, ich habe also am Freitag gerade Sendung gehört. Ja. Und zwar ging es da um die Nadine 16, die hat Probleme mit ihrer Haut gehabt und hatte auch sonst ziemliche Probleme. Und ich habe das selber also auch mal gehabt. Und zwar habe dann ebenfalls wie Nadine diese Algenblutbehandlung gemacht. Und da möchte ich ihr ganz viel Mut machen, dass sie die auf jeden Fall durchziehen soll. Welche Probleme hattest du denn? Ich habe also auch mit 9 Jahren also auf einmal Hautausschlag gekriegt von einem Tag auf den anderen. Mhm. Und also es war auch eine Allergie dann, ne? Wie die Nadine das auch? Ja, also wurde zumindest anfangs vermutet. Also meine Eltern sind mit mir zu sämtlichen Ärzten marschiert. Ja. Bei Spezialisten waren wir überall. Ich war im Krankenhaus, also in der Hautklinik. Und das war dann für eine Woche lang besser und danach war es wieder genauso schlimm wie vorher. Mhm. Und dann... Wie machte sich das bei dir bemerkbar? Wie stark war das? Wie war das zu sehen? Also ich war von Haarwurzel an bis zu den Zehenspitzen wirklich ein Streuselkuchen. Das waren also lauter rote Quaddeln, Flecken, also sah fast so ein bisschen aus wie Masern oder Röteln, aber wie gesagt, also es war richtig... Also eine ganz erhebliche Beeinträchtigung des Alltags dann auch. Auf jeden Fall. Also ich hatte dann auch schulische Probleme, weil natürlich die Klassenkameraden dann auch nicht gerade sehr nett waren und dann einen ziemlich gepiesackt haben, doch. Ja. Und dann war es also so, dass meine Eltern irgendwann gesagt haben, also wenn die ganzen Ärzte jetzt nicht helfen, dann versuchen wir es jetzt mal mit den Heilpraktikern. Mhm. Also erst war mein Vater da ein bisschen skeptisch und hat dann aber hinterher schließlich doch zugestimmt, weil wie gesagt, Allergietests, alles hat gar nicht geholfen. So, dann kam es zu dieser Eigenblutbehandlung. Ja, richtig. Also erstmal hat die Heilpraktikerin also eine sogenannte Augendiagnose gemacht. Ich weiß nicht, also ob das bei der Heilpraktikerin, bei der Nadine ist, also ebenfalls so ist. Mhm. Und die hat also dann eben durch Augendiagnose festgestellt, dass ich eine Stoffwechselstörung habe, also eine Blutunreinheit. Mhm. Und dass dadurch eben dieser Ausschlag auch also rauskam. Mhm. Und dann habe ich also erstmal eine Spritze gekriegt, das war ein bisschen unangenehm, ins Handgelenk. Und eine halbe Stunde später war also diese Flecken, diese Quaddeln alle erstmal weg. Und dann habe ich anschließend eine Therapie gemacht, also mit so einer Einreibung. Und mhm. parallel laufend dazu diese Eigenblutbehandlung. Mhm. Und das mache ich also jetzt immer im Frühjahr und im Herbst oder Herbst-Winter zu. Und seitdem muss ich sagen, bin ich also jetzt eigentlich ziemlich fit. Und die Beschwerden sind weg ganz? Also fast. Ich habe manchmal so, wenn ich Kalziummangel, also dann nehme ich Kalzium. Wenn ich also zum Beispiel viel Obst esse oder so, also Grapefruit im Winter, also da muss ich ein bisschen aufpassen mit, weil da kann es dann rauskommen. Mhm. Oder eben, wenn ich auch stressbedingt, kann das also dann auch manchmal kommen. Soweit ich informiert bin, heißt Eigenblutbehandlung, dass der Arzt oder der Homöopath einem etwas Blut abzapft, dann diesem Blut ein homöopathisches Medikament beimengt und dass man das dann zurückgespritzt bekommt, das Blut. Ne? Das ist richtig. Also das ist Ameisengift oder Ameisensäure, die praktisch mit dem Eigenblut vermengt wird und dann wieder reingespritzt wird ins Hinterteil. Ja. Und meine Heilpraktikerin macht es so, dass sie zusätzlich noch immer ein anderes Serum spritzt, was jetzt also ein anderes Organ anregt, besser zu arbeiten oder eben auch halt gegen die für bessere Abwehrkräfte. Ja. Und ich muss sagen, also das ist also dir hat das gut geholfen. Sehr gut. Also das ist ja eine Sache, die ist wissenschaftlich nicht hundertprozentig belegt, aber es gibt solche und solche Erfahrungswerte damit. Ja. Du hast gute Erfahrungen gemacht und willst dieses auch als Tipp an die Nadine weitergeben? Auf jeden Fall. Also sie soll auf jeden Fall versuchen, das durchzuziehen. Und ich denke mal, dass das auf die Jahre gesehen, also ich mache das, wie gesagt, jetzt seit gut 15 Jahren, diese Behandlung. Und ich muss sagen, dadurch ist sind meine gesamten Abwehrkräfte schon wesentlich besser geworden. Und ich habe also wesentlich weniger Probleme mit der Haut als früher. Dann hoffe ich, dass es ihr weiterhin sehr gut geht. Ja. Und wünsche dir alles Gute. Danke. Tschüss. Ja, und dir alles Gute für deine Sendung. Vielen weiterhin. Dank. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao. Marile. Ei. Marile, 79. Ja, stimmt. Ich darf du sagen. Freilich. Ich traue mich ja manchmal gar nicht bei so etwas älteren Leuten. Darfst du schon. Aber ist okay, ne? Ja, ich höre ja sehr oft deine Sendung. Ja. Und wollte schon am Donnerstag anrufen bei Glückspilze. Ja. Bin aber weder am Donnerstag noch am Freitag durchgekommen. Umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Ja, hat ganz schnell geklappt. Zum Thema Glückspilze wolltest du anrufen. Ja, ich habe da im Sommer unheimliches Glück gehabt. Ich bin am Abend mit meinem Mann vor dem Fernseher gesessen. Ja. Und ganz gemütlich und so nach 10 hat's an der Glocke geläutet draußen am Garten. Wir schauen da eigentlich normalerweise sonst gar nicht hinaus, weil da oft mal betrunkene Heimkehrer anläuten. Dann haben wir doch rausgeschaut, dann steht da ein fremdes Paar draußen und sagt, wissen Sie, dass bei Ihnen im Haus brennt? Ach. Aus allen Kellerfenstern, es war ja Sommer, war alles offen, sind die Rauchschwaden rausgekommen und sind schon, glaube ich, 50 Meter weit in der Straße gewesen. Ach, und das hattet ihr nicht gemerkt? Das haben wir nicht gemerkt. Wir haben die Tür und Fenster zu gehabt und nach der Wohnzimmerseite sind keine Kellerfenster. Ja. Also da haben wir gar nichts gemerkt. Da sitzt man gemütlich da und merkt nicht, wie unten das Haus ist. Ja, da war aber große Aufregung, ne? Ja, mein Mann ist dann trotz diesem dichten Qualm runtergegangen und er hat löschen können. Es war die Kreissäge, an der er Nachmittag gearbeitet hat und da ist wahrscheinlich durch Funkenflug was in Sägemehl reingekommen und das hat da einen Schwelbrand gegeben, aber also er hat das in der Mitte vom Keller und da ist sonst nichts angebrannt. Also er hat das dann alleine löschen können, ohne die Feuerwehr dann. Ich wollte die Feuerwehr holen, hat er gesagt, nein, ich versuch's zuerst selber, die machen uns einen fürchterlichen Dreck, bis die da runterkommen und löschen. Ja, ganz genau. Also lassen wir das lieber sein. Und ihr wohnt alleine in dem Haus? Ja. Und es ist gut gegangen. Also wenn jetzt diese Leute nicht da gewesen wären, wäre viel mehr passiert. Ja. Oder wer weiß, vielleicht sogar noch was ganz Schlimmes mit euch. Man also weiß es ja nicht. Wir haben unheimliches Glück gehabt. Mann. Aber wirklich richtige Glückspilze. Ja, das waren wir in dem Fall schon. Hast du mit den Leuten dann noch hinterher irgendwie geredet? Nein, leider nicht. Die sind dann verschwunden. Ich habe sie nicht gekannt. Ich weiß bis heute nicht, wer es war. Auch nicht vom Ansehen kannte sie nicht. Nein, also aus der Umgebung. War niemand aus der Straße oder aus der Umgebung. Waren ordentliche Spaziergänge. Ja. Also ich konnte mich leider nicht mehr bei denen bedanken. Schade, ne? Du hättest mit der Aufregung alles untergegangen. Ja, du hättest sie sicher auf einen Kaffee eingeladen oder sowas, ja, ne? Nicht bloß das. Ja, da ist ja ist sehr schön, dass alles gut gegangen ist. Ja. Und dann habt ihr richtig Glück gehabt dieses Jahr. Das wollte ich zu dem Thema Glückspilze sagen. Du bist 79? Ja. Und wie alt ist dein Mann? Der ist ein paar Jahre jünger wie ich. Du hast also einen jungen Spund damals geheiratet? Nein, mit dem bin ich noch nicht so lange zusammen. Ach so. Ich bin verwitwet gewesen, war 41 Jahre verheiratet. Ja. Und wie lange seid ihr zusammen schon? Und jetzt sind wir 8 Jahre zusammen. Ja, dann war er ja immer noch ein junger Spund gegen dich, ne? Ja. Und ihr beiden guckt meine Sendung ab und zu? Nein, mein Mann nicht, der schläft um die Zeit. Du treibst dich dann... Ich schaue mir es dann noch an und gehe dann auch anschließend ins Bett. Ja. Also ich schaue mir es an, wenn ich nicht zu müde bin. Ja, ich freue mich immer so sehr, wenn auch ältere Leute hier mitmachen und anrufen und zuschauen. Ach ja, es ist oft ganz interessant. Ja. Liebe Marile, schön, dass du durchgekommen bist und dass ihr so Glück gehabt habt. Ich freue mich auch. Und schönen Gruß an den Mann. Danke, an den Geliebten wollte ich jetzt schon sagen, aber kann man ja auch sagen. Ne? Ja, und wünsche weiter guten Erfolg bei der Sendung, die mir immer recht gut fällt. Vielen Dank, Marile. Ja. Tschüss. Wiederhören. Ciao. So, jetzt haben wir den Mike und er ist 30. Ja, hallo Jürgen, wie geht's dir? Ein bisschen jünger, ne, als die Marile. Aber nur unwesentlich. Unwesentlich. Hör mal, bevor ich mit meinem Thema anfange, möchte ich ganz gerne noch was zu diesem Banküberfall-Opfer sagen. Ja. Also diese Opfergeschichte, die kotzt mich wirklich an, weil ich bin auch in einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche groß geworden. Ich arbeite heute auch bei einer Bank. Also immer diese Entschuldigung, ich habe eine scheiß Kindheit gehabt, also die verfolgt mich mein Leben und ich finde es nicht gut. Die also, Tätererklärung meinst du, ne? Ja, diese, um das damit zu rechtfertigen. Ja. Und das kann ich irgendwo nicht verstehen, weil... Ich habe es auch durchgemacht und ich arbeite, wie gesagt, heute auch bei einer Bank. Also ich stehe sozusagen zwischen den Stühlen. Ja. Aber du bist noch nicht überfallen worden. Glücklicherweise nicht. Nee. Aber du wolltest auch noch was ganz anderes erzählen. Das ist richtig, ja. Und zwar bin ich in einem Dienst, AOL, das ist so etwas wie Internet. Ja. Und da hat man die Möglichkeit, mit den Menschen zu kommunizieren. Und mir ist halt aufgefallen, dass viele Leute sozial verarmt sind in der Form, soziale Kontakte zu knüpfen. Und ich habe das mal irgendwann angefangen und hatte relativ großen Erfolg damit. Ich habe ein paar Frauen dadurch kennengelernt. Und mir ist halt aufgefallen, dass viele Leute sich anderweitig keine sozialen Kontakte mehr aufbauen können, nur noch über den Computer. Über irgendwelche Telefongeschichten? Nee, das ist... Oder, ich meine, das ist die Steigerung dann, ne? Also es gibt ja die ganzen Talklines und die nächste Ebene sind dann die Computer, die dann noch anonymer sind, ne? Das Internet. Das ist korrekt. Ich gehe rein und kann sein, wer ich will, also mehr Schein als sein. Ja. Und wie kommunizierst du mit den Leuten? Was machst du mit denen? Wie redest du? Also das ist ein Raum, es besteht jetzt, ich bin im Moment auch drin, da gibt es einen Raum, der heißt Domian WDR. Da sind zurzeit 10 Leute drin. Und die gucken alle deine Sendung und die wissen jetzt, dass ich drin bin. Aha. Und du gehst in diesen Raum rein, also das ist ein virtueller Raum. Ja. Du gehst rein und sagst dann Hallo. Ja. Und dann kannst du dich mit den Leuten unterhalten. Und je nachdem, wie sich das entwickelt, kannst du auch mit einem alleine sprechen über ein Telegramm. Ja. Und redet ihr jetzt in diesem Fall ab und zu über die Sendung, über Fälle, die hier aufgetaucht sind, oder auch über ganz andere Dinge? Nee, ganz andere. Also ich will es mal so sagen, in den meisten Fällen ist es so, es geht ganz einfach um Sex. Die meisten Männer wollen über dieses Medium Frauen kennenlernen. Mhm. Es sind auch viele Leute, Paare, die irgendwelche anderen Paare suchen oder so. Ja. Ich frage mich manchmal, was es für Möglichkeiten vor AOL gab. Ja. Ist das dein Impuls auch, über dieses Medium Frauen kennenzulernen? Also, als ich damit meine Frau kennengelernt habe über Zufall, das hat sich so entwickelt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das mit ein Beweggrund. Du hast sie darüber kennengelernt? Ja. Ach, das ist ja Jack. Also ich habe eine Frau kennengelernt und zwar, ich kann es kurz erzählen, es ist so gewesen, dass ich was Spanisches geschrieben habe und sie stand wohl auf Spanier und hat mich gefragt, ob ich Spanier wäre und so hat sich das Ganze entwickelt, wir haben uns dann unterhalten. Aber du warst ja noch nicht Spanier. Ich bin nicht Spanier, nee, aber vielleicht habe ich sie dann so angesprochen mit meinen Reaktionen, was ich geschrieben habe, dass wir auf einer Linie waren. Und wir haben jetzt so eine Geschichte wie Salz auf unserer Haut, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das Buch, ja. So eine Geschichte ist das jetzt. Ja. Ich meine, ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken, dass jetzt alle nur Sex wollen oder so. Das ist mit Sicherheit nicht so, aber bei vielen ist das so, weil sie nicht anders in der Lage sind, Kontakte zu knüpfen. Ja, aber ich meine, wenn es denn geht über dieses Medium, ist es doch okay. Ich meine, in deinem Fall hat es ja nur gefruchtet, ne? Ja, das ist korrekt. Lass mich mal eben fragen, wie das ist. Also ihr habt dann eine Weile über den Computer, über das Internet kommuniziert. Ja. Und dann gab es ja irgendwann mal den Vorschlag von einer Seite, dass man in die Realität tritt, ne? Also Jürgen, ich kann es dir mal ganz kurz erzählen. Es ist so gewesen, dass ich beispielsweise diese Frau kennengelernt habe über AOL. Ich habe sie am 12. Februar kennengelernt. Am 19. bin ich nach Berlin geflogen. Sie wohnt in Berlin, ich in Köln. Nach Berlin geflogen und wir haben uns gesehen. Es gab da aber keinen Fotoaustausch, ja, sondern es war wirklich ein Blind Date und ein Risiko. Ich meine, ein Flug nach Berlin ist ziemlich teuer. Ja. Aber es war keine Enttäuschung. Nee, ich komme dazu. Und zwar hat sie dann gesagt, nee, okay, Mike, das ist es nicht. Und so. Dann habe ich überlegt, ja, wie werde ich die Frau los? Habe ihr im Auto gesagt, okay, pass auf, wie wird man eine Frau am besten los? Indem ihr mir ganz klar sagt, hier, ich will nur Sex. Das habe ich ihr gesagt und das hat dann funktioniert irgendwie. Es war zwar nicht beabsichtigt, aber es ist dann Selbstläufer geworden. Und so ist das Ganze dann entstanden. Ich habe aber mal eine ganz andere Geschichte erlebt, das ist ganz frisch. Ich habe eine Frau kennengelernt, 20, ja. Die wohnt hier in Köln. Wir haben uns mehrere Nächte mit Telefon um die Ohren geschlagen. Und das ging auch alles gut. Sie hatte ein Foto von mir, ich hatte ein Foto von ihr und wir haben uns alle also sympathisch gefunden und es ging auch ziemlich tief. Und dann kam irgendwann mal, nachdem der Akku ihres Telefons ausgefallen ist und sie nicht anders mit mir weiter telefonieren konnte mitten in der Nacht, die Bitte oder die Idee, du kannst ja zu mir kommen und dann können wir hier weiterreden. Ja. Sie hat dann ihre Sachen gepackt, um hier auch zu übernachten. Das war ganz klar, es war eigentlich schon so abgesprochen. Und sie ist dann hergekommen und ich habe auch sofort gemerkt, das ist es nicht. Also sie war irgendwie enttäuscht und habe sie gesagt, und bist du enttäuscht? Und sie sagte, ja, das heißt, sie ist dann nach 10 Minuten gefahren. Seitdem habe ich von ihr auch nichts mehr gehört. Ja. Also, ja. Also es können durchaus solche Sachen durch das Internet entstehen. Ja, also mir ist jetzt, ich habe jetzt... Trotz alledem hast du den Eindruck, dass dieses auch ein Indiz für die große oder zunehmende Vereinsamung in unserer Welt ist. Davon gehe ich aus. Es ist sehr anonym. Viele Leute sind hier etwas, was sie gar nicht sind. Sie lügen. Ja. Und ich kann nur appellieren, dass die Leute mal ein bisschen ehrlicher sein sollen, weil wenn man nicht aufgrund der Tatsache gemocht wird oder respektiert oder toleriert wird, wie man nun wirklich ist, man kann es nun mal nicht ändern, dann ist es schade. Dann hat es sowieso keinen Wert mehr. Mike, ich danke für deinen Anruf. Jürgen, tschüss. Komm rein, ja? Ja. Mach ich, tschüss. Ramona, 36. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Mein Problem ist Gewalt in der Ehe. Gewalt in der Ehe? Ja. Betrifft dich das? Ja, selbst. Inwiefern? Mein Mann hat mich laufend zusammengeschlagen. Mhm. Hat mir geladene Pistole an die Schläfe gehalten. Mhm. Und hat mich dann eingeschlossen und Schlüssel weggenommen, dass ich nicht mehr raus konnte aus der Wohnung. Und wenn er dann abends zum Arbeit nach Hause gekommen ist, hat er mich weiter geschlagen. Wie lange bist du verheiratet? Ich war 9 Jahre verheiratet, ich lebe jetzt getrennt seit 94. Du lebst jetzt von diesem Mann getrennt? Ja, bin 400 Kilometer weiter weggezogen. Ja. Und der Terror geht aber weiter. Ihr seid nicht geschieden? Nein, stimmt zur Scheidung nicht zu. Ja. Ich hatte meinem Vater die Telefonnummer gegeben, wo ich jetzt bin. Mhm. Und die Adresse und er hat sie weitergegeben. Dein Vater? Ja, mein Vater. Und der hat die weitergegeben an deinen Mann? Ja, ich habe aber jeden Kontakt jetzt zu meinem Vater und meinen Geschwistern abgebrochen. Ja, du warst 9 Jahre mit diesem Mann zusammen. Ja. Dauerte diese Tortur auch 9 Jahre? Ja, das hat aber ein Problem. Ich wollte mich zwar vorher scheiden lassen, aber meine Mutti war so schwer krank. Und wenn ich mich scheiden lassen hätte, wäre sie eher gestorben. Ich hatte mit der Ärztin drüber gesprochen. Ja, aus Kummer oder was? Hm? Aus Kummer. Ja. Hm. Also nochmal die Frage, du warst 9 Jahre mit ihm zusammen. Hat er dich 9 Jahre misshandelt oder war es am Anfang besser? Am Anfang war es besser, die ersten 2 Jahre ging noch. Und durch was hat sich das dann so sehr verschlimmert? Ist da irgendwas vorgefallen? Nee, durch Alkohol. Durch Alkohol? Ja. Und als du ihn kennengelernt hast und am Anfang der Ehe, war das mit dem Alkohol nicht so schlimm? Nein, seitdem er bei der NVA war. Ja. Dann hast du das so viele Jahre erduldet, ertragen. Ja. Auch aus Rücksicht auf deine Mutter? Mhm. Ja. Und wie kam es dann zu der Trennung? Meine Mutter ist dann gestorben. Ja. Und ich habe das dann meinem Vater zur Beerdigung gesagt. Ich sage, wenn es weiter so geht, bin ich nicht mehr lange da. Da hat er gesagt, überleg dir das. will doch sowieso keiner mehr. Fing mein Vater auf die Devise an. Hm. Und da habe ich gesagt, das ist mein Leben. Ich sage, ich lasse mir mein Leben nicht kaputt machen. Warum wollte dein Vater denn unbedingt, dass du mit diesem Mann zusammenbleibst? Weil er meine Mutti auch laufend geschlagen hat. Hm. Er hat also er gesagt, findet das gar nicht schlimm? Nee, er fand das eben das normal. Ist so. Hm, ja. Bloß ich habe jetzt so einen Körperschaden, dass ich an Krücken gehe. So schlimm? Ja. Also er hat mich so in eine Bandscheibe getreten, dass ich Bandscheibenschaden habe. Im Kopf kriege ich jeden zweiten Tag 7 Spritzen. Hm. Ramona, wie hast du dich denn dann durchgesetzt, wenn... Mein Bruder hat den Schlüssel. Und mein Mann war auf Arbeit und mein Bruder ist von Montage gekommen. Ja. Und wusste das aber nicht. Und da hat er aufgeschlossen und hat mich in der Ecke sitzen sehen. Ja. Von Kopf bis Fuß blitzblau. Und da hat er gesagt, was ist denn los? Und da habe ich gesagt, Andreas wieder. Und da hat er gesagt, warum bist du nicht weggegangen? Ich sage, wie soll ich dann rauskommen, wenn alles zu ist? Und da sagt er, du weißt ja auch nicht wohin. Ich sage, doch, ich versuche mit dem Fadi zu sprechen, der hat ein eigenes Haus. Mhm. Ich sage, dass ich da erstmal ein paar Tage, bis ich dann eine Unterkunft habe. Mhm. Und da hatte ich meinen Vater angerufen, hat er gesagt, nein. Ja. Und meine Schwester, wo hat nur 3 Kilometer weg gewohnt, die hatte ich auch angerufen und die hat auch nein gesagt. Und wo bist du dann hingekommen? Da hatte ich Glück gehabt. Ich habe immer so, weil ich arbeitslos war, immer mit auf dem Rummel gearbeitet. Mhm. Und der war gerade da. Und der von der Losbude, der Chef, der wusste das, weil er mich mal auf dem Marktplatz bei uns auch zusammengeschlagen hatte. Ja. Der hat gleich gesagt, los Ramona, du kommst mit uns mit. Ja. So, und dann ist er mir aber laufend nachgereist. Dein Mann? Ja, an die Veranstaltung, ja, oder? Ja, ich wollte dich gerade noch fragen, du hattest vorher deinen Geschwistern von diesem ganzen Leid auch nichts erzählt. Doch, meine Schwester war dabei, wo er mich zusammengeschlagen hat. Und die haben sich auch nicht für dich eingesetzt? Nee, niemand. Keiner. So, es hat dein Mann dich immer wieder verfolgt, während du mit den Leuten da vom Rummel unterwegs warst? Ja, und dann bin ich am letzten Standort in Neubrandenburg, hatte ich mit dem Losbudenleiter gesprochen. Da hatten wir Aushilfskräfte, die im Frauenhaus waren. Mhm. Und die haben gesagt, Ramona, pack deine Sachen und komm mit ins Frauenhaus. Ja. Und da bin ich, da habe ich die Polizei in Neubrandenburg angerufen. Ja. Hab denen das noch gesagt. Da haben sie gesagt zu mir, es ist eine Familienangelegenheit. Da mischen sie sich nicht ein. Aber im Frauenhaus waren sie so gelandet, haben mich gleich aufgenommen. Ja. Und wie lange warst du denn im Frauenhaus? 2 Monate. Ja. Dann wurde ja die Kosten von Bitterfeld nicht mehr übernommen. Mhm. Obwohl mir zugesichert war, direkt vom Sozialamt leider, ja, dass die Kosten übernommen werden. Er hat auch noch mit den Leiter vom Frauenhaus gesprochen. Er war ja auch einverstanden, ich war direkt selber in Bitterfeld unten, war der ganzen Angst wieder ausgesetzt. Ja. 4 Wochen lang. Und dann war ich 2 Wochen wieder im Frauenhaus und dann kam der Anruf, dass sie die Kosten nicht mehr übernehmen. Und dann musstest du raus. Ja, und da hat das Sozialamt Neubrandenburg so entschieden, dass sie die Kosten fürs betreute Wohnen übernehmen. Ja. Und dieses betreute Wohnen, wohnst du da jetzt im Moment auch? Nein, jetzt habe ich eine Wohnung. Und diese Adresse hat aber jetzt dein Ex-Mann rausbekommen? Ja, nicht Ex-Mann, dein Mann rausbekommen. Ja. Gibt es im Moment noch einen Kontakt zur Polizei? Ja, ich habe Kontakt hier zur Polizei gehabt. Mhm. Er war nämlich schon 2-mal hier. Ja. Und hat er dich da auch wieder bedroht oder hat dir gar was getan? Nee, ich war nicht da zum Glück. Ach so, ja. Die Nachbarn hatten es mir nur gesagt, dass er wieder da war. Ja. Ich habe da gerade einen Bekannten im Krankenhaus besucht in Neustrelitz. Aber Fakt ist, dass du in Angst und Schrecken bist im Moment wieder. Ja. Ich habe es auch hier der Polizei gesagt, weil sie wegen meinem Nachbar unten waren, vor 2 Wochen hier waren. Gibt es eine Anzeige gegen den Mann? Hast du den Mann angezeigt? Ja. Ja. Wie ist da der Stand der Dinge? Gibt es da eine Gerichtsverhandlung? Ist da schon irgendwas in Aussicht? Gar nichts. Ich kriege ja auch nicht die Scheidung durch, weil er auch meine ganzen Papiere nicht rausgibt. Ja. Ich habe ja nicht nun alles auf einmal mitgekriegt. Also ich denke mal, Ramon, dass du wirklich dringend sehr professionelle Hilfe brauchst. Tja, weiß ich. Dass du da alleine wahrscheinlich, dass dir das alles über den Kopf wächst und du auch so viel Angst hast und wahrscheinlich gar nicht so richtig weißt, wie du da rangehen sollst. Ja, ich habe eine Rechtsanwältin, aber da kommt nichts Gescheites. Dann ist das eine schlechte Rechtsanwältin. Pass auf, Ramona, Folgendes. Bleib bitte am Telefon und berate deine Situation mit unserem Psychologen noch ein bisschen eingehender und ausführlich. Ja. Und du solltest dich unbedingt, lass dir gleich von dem Jürgen, das ist der Psychologe heute, auch die Telefonnummer vom Weißen Ring, merkt ihr das mal, Weißer Ring, geben. Das sind Leute, die sich jetzt gerade in solchen Fällen sehr gut auskennen, in denen du da jetzt drin hängst und wo du exzellente Hilfe bekommst und Ratschläge auch. Also bleib am Telefon, unterhalte dich mit dem Jürgen und lass dir die Nummer von dem Weißen Ring geben. Ja, Domian, ich hatte ja schon vorher überhaupt damals versucht, am Donnerstag auch wegen Glückskinder. Ja. Ich hatte ja so ein Glück gehabt, dass ich davon gekommen bin. Ja. Also er hätte dich auch umbringen können, meinst du? Ja, und jetzt habe ich jemanden, mein ehemaliger Chef, ich habe ja dann über Sozialamt einen Arbeitsvertrag gekriegt für ein Jahr. Ja. Befristen. Und jetzt habe ich so einen guten Chef, der immer für mich da ist. Ja. Also es auch ist jetzt, wo ich arbeitslos bin. Ja. Er ist jetzt dran, mir mit unserer Sozialpädagogin mir eine neue Wohnung zu besorgen. Ja, also du hast da jetzt doch ein bisschen Glück im Unglück und hast schon doch ein paar Leute um dich herum, die da auch ein bisschen helfen. Ja, zwei Mann, die absolut für mich da sind. Ja, Gott sei Dank, ne? Ja, das ist dann ja schon Licht, das ist ja schon Lichtblick, also wenn man ganz alleine dasteht, ne? Ja, ich stand ja eine Zeit lang ganz alleine da. Ja, aber ich glaube, jetzt muss dringend geregelt werden, diese ganzen juristischen Sachen. Deshalb bleib bitte am Telefon und ich wünsche dir alles, alles Gute. Ja. Und viel, viel Kraft. Ja, Domian. Und deine Sendung ist sehr gut. Mach weiter so. Ich danke dir herzlich. Tschüss, Ramona. Tschüss, Domian. So, 1.31 Uhr. Jetzt machen wir eine ganz kleine Musikpause. Wir machen weiter, hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom WDR aus Köln zu hören, im Radio bei 1 Live zu sehen, im WDR Fernsehen heute Nacht, offenes Talkradio für alle eure Themen. Frage also an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? 0130 2911, so erreicht ihr uns, kostenfrei, wie immer natürlich 0130 2911 und jetzt herzlich willkommen Norbert, 38. Ja, schönen guten Abend, Domian. Ja, hallo. Und zwar mein Problem, in Anführungsstrichen, ist meine Schwägerin. Deine Schwägerin? Ja. Und zwar meine Schwägerin ist Rumänin. Ich bin also mit der Rumänin verheiratet. Ja. Und meine Schwägerin möchte jetzt, dass wir für sie eine Heiratsannonce aufgeben. Weil sie nach Deutschland möchte und wir sollen für sie einen Mann suchen. Sie lebt in Rumänien noch? Sie lebt in Rumänien. Ja. Und ich bin im Zwielicht. In meinen Augen ist es eine Art von Verkaufen. Ja. Denn der Annonce alles, sie sucht also hier der Annonce der einen Mann. Mhm. Sie selbst kann es von uns nicht machen, wir sollen das machen. Sie will, wie verstehe ich das jetzt? Will sie denn wirklich heiraten oder soll es eine Scheinehe sein? Nein, sie will wirklich heiraten und sucht auch einen Mann, also den sie lieben wird, ja, möchte oder er umgekehrt oder was weiß ich dann immer. Ja. Also von auf jeden Fall keine Scheinehe. Keine Scheinehe. Keine Scheinehe, auf keinen Fall. Sie sucht einen Mann in Deutschland. Genau. Natürlich mit dem Hintergrund, gar nach Deutschland kommen zu wollen. Genau. Irgendwann. Weil das die einzige Chance ist, dass sie nach Deutschland kommen kann. Ja. Denn nach Versuch kriegt sie Maximum, also es ist halt 3 Monate, aber jetzt war sie vor einiger Zeit bei uns, aber ja, 1 Monat nur das Visum. Ja. Und sie möchte auf Dauer hier bleiben. Mhm. Sie war also 2 Mal in den letzten 3 Jahren in Deutschland zu Besuch. Ja. Hat das praktisch das goldene Leben kennengelernt, kann man sagen, ja, und möchte für immer hier bleiben. Ja. Also jetzt erstmal so rein rechtlich gesehen, kann man dagegen ja nichts sagen. Jeder darf sich einen Mann in Deutschland suchen. Das ist richtig. Ja. Nur aber sie hat uns indirekt beauftragt, das zu machen. Ja. Also meine Frau und mich. Ja. Meine Frau ist sofort dafür, nur ich bin im Zwielicht. Du hast Skrupel. Ja. Erklär es mal ein bisschen eingehender. Und zwar per Heiratsannonce oder solche Anzeige aufgeben in der Zeitung, vermeldet sich da alles, das ist in meinen Augen also keine Liebesheirat oder sowas, sondern egal was, da melden sich 2, ich nehme einen von den beiden, sagt man denn, also in ihren Augen, gut, den nehme ich und ich bin verheiratet in Deutschland. Ja, Nur ist natürlich die Frage, wie das Verfahren abgewickelt werden soll. Ihr annonciert hier in irgendeiner, ich hoffe dann seriösen Zeitung. Ja, so soll es sein. Ja, und dann vermute ich ja, dass es erstmal einen schriftlichen Kontakt geben muss. Wie soll es anders gehen? Genau, so soll es sein. Und ich habe mal bisher in eine Annonce aufgegeben, also zwei bisher. Ja. Eine Zuschrift kam daraufhin. Ja. Derjenige hat also nur Daten gegeben, ich sehe so aus, so groß, blonde Haare, alles. Mhm. Und daraufhin habe ich dann, weil das die Post zu uns herkam, ihm angeschrieben, sagte, ach nein, ich will nur ein Foto haben. Ich sage, er kann herkommen, wir haben Videos, Fotos von ihr, habe ich kein Interesse, ich will nur ein Foto haben, sagte der sofort. Mhm. Und das hat mich sofort abgeschreckt, wenn er Interesse hätte, ich sagte, Briefkontakt, sagte ich zu ihm auch gleich, nein, ich will kein Briefkontakt, ich will nur ein Foto haben. Mhm. Und wenn solche gleich ankommen, nur ein Foto, gar kein Interesse an... Kann die Schwägerin denn Deutsch? Kann eben nicht, ganz gebrochen, nur ganz bisschen nur. Ja, dann ist das natürlich ausgesprochen schwierig. Wie sollen die sich schreiben miteinander? Genau, das ist es eben das Problem. Kann deine Schwägerin, kann die Englisch? Ja, ein bisschen. Also alles sehr mager. Es wäre alles über uns nur, praktisch müsste das laufen, weil meine Frau übersetzen könnte denn. Also das klingt für mich auch ein bisschen seltsam. Und dann ist es mir, in meinen Augen ist es ein Verkaufen denn. Ja, ja, das hat einen Beigeschmack des Handels, ne? Genau, und das, darum bin ich eben... abgeneigt dagegen sowas. Ja, ja. Und wenn ich jetzt aber Nein sag, dann sagt sie, ach, ich will sie nicht in Deutschland haben. Mhm. Ich bin gegen sie. Mhm. Was absolut nicht der Fall ist. Ich sag, jeder soll sein Glück machen, wie er will. Ja, vor allen Dingen übernimmst du dann ja oder ihr auch eine gewisse Verantwortung. Ist es eben. Denn wir haben vermittelt jemanden und wenn es angenommen schief gehen sollte, haben wir die Verantwortung, wenn es daneben geht. Guck mal, ihr habt uns den und den. Ja, das war auch heißt es automatisch denn ja. Wie steht denn deine Frau jetzt auch zu deinem Konflikt? Was sagt sie dazu? Sagt sie, das geht sie nichts an, das muss sie selber wissen, also ihre Schwester denn, und sagt, ja, das muss sie wissen, was daraus wird, aber wir wollen versuchen, dass wir für sie einen Mann finden. Na gut, das muss die Schwester selbst wissen, aber was sagt deine Frau zu dir, zu deinem Konflikt, dass du das nicht so gerne machen möchtest? Da sagt sie eigentlich, also eher negativ mir gegenüber, sagt sie, warum nicht, das ist die einzige Chance, die ihre Schwester hat. Ja, ja. Sagt sie, warum ich dagegen bin. Sagt, eine andere Chance hat ihre Schwester nicht, wie sie sagt. Sie läuft aber auch sehr große Gefahr, dass sie, weiß ich, in irgendeiner Form vielleicht auch an jemanden gerät, wo sehr große Probleme aus erwachsen können. Genau. Unter Umständen, man weiß es. Man hat die übelsten Sachen gehört. Es meldet sich irgendeiner so und dann landet sie grob gesagt Bordell oder was weiß irgendwas. Und das ist nämlich meine Angst im Hintergrund. Also bei allem Verständnis, dass sie vielleicht nach Deutschland kommen will, dass es ihr nicht gut geht in ihrer Heimat, das weiß ich alles gar nicht. Ich kann deine Bedenken teilen. Und ich würde das auch nicht machen, mir wäre unwohl dabei. Ja, mir nämlich auch, deshalb habe ich angerufen jetzt, weil welche sagen, ach, mach das auf jeden Fall, sie muss rauskommen, egal wie. Mhm. Bloß, ich sehe das eben nicht so, egal wie. Mhm. Ist natürlich jetzt eine Streitfrage, ne? Es ist eigentlich eine moralische Frage. Ja. Wo man auch keinen richtigen Rat geben kann in dem Sinne, sondern das muss man schon dann für sich alleine entscheiden. Ich glaube, ich könnte es nicht. Ich würde es nicht machen. Ja, also bin ich doch der Meinung, auch in meinen Augen würde ich es auch nicht machen. Es wäre noch ein ganz anderer Fall, wenn deine Schwägerin jetzt perfekt Deutsch könnte. Ja, dann könnte sie direkt mit dem Kontakt dann könnte aufnehmen. Sie einen Briefkontakt, vielleicht eine Beziehung sogar erstmal per Brief aufbauen, dann könnten die sich erstmal treffen und dann könnte das peu à peu angehen. Das ist gewesen, ich war jetzt also vor 4 Wochen mal hier. Mhm. Sie hat also mit einem, den wir vermittelt hatten, auch schon hier gewesen. Mhm. Der hat sie eingeladen, ach komm hoch, und dann ist sie hergekommen und einen Tag bevor sie gekommen ist, sagte er, nein, ich habe eine andere kennengelernt, alles, ach, wir können mal versuchen, alles auf die Tour denn. Wenn sie so gerne nach Deutschland will, warum lernt sie dann nicht erstmal die Sprache? Sie ist dabei. Ah ja. Sie hat also privat, obwohl die finanzielle Seite was anderes ist. Ja, aber dann könnte man das Problem doch ein bisschen verschieben, indem man sagt, sie lernt jetzt erstmal richtig Deutsch. Und dann nimmt sie diese ganze Aktion quasi selbst in die Hand und entscheidet selbst aufgrund aufgrund des Briefwechsels. Doch, so habe ich nämlich auch gesagt. Lieber länger warten, bis sie perfekt alles kann und direkt mit den Personen Kontakt aufnehmen kann. Lebt sie denn in sehr großer Not in Rumänien? Oder geht total, das? Doch. Doch, total. Also sie kann praktisch, also ich kann nur ein Beispiel sagen, sie kriegt also Arbeitslosenhilfe im Moment da unten. Mhm. 80.000 Lei. Das sind also umgerechnet ca. 40 Mark. Mhm. Muss aber 70.000 für die Miete allein bezahlen. Könnt ihr sie denn unterstützen? Helft ihr im Wir Mist machen das, soweit wir es können. Also ich fahre zweimal im Jahr runter und bringe also Hilfsgüter runter, alles. Ja. Und automatisch für sie dann auch was mit. Also Norbert, ich habe dir meine ganz persönliche Meinung gesagt zu dem Fall. Hat auch geholfen. Was du jetzt ausmachst, ist natürlich dein Bier. Doch, ich weiß nicht, das wollte ich auch nur den Rat wissen, weil du ordentlich hilfst, deine eigene Meinung sagst, was immer hilft. Bloß ich war im Zwiespalt eben. Ja. Norbert, auf dass du richtig weiter oder richtig entscheidest. Doch, ich danke dir fürs Gespräch. Gut, alles Gute, tschüss. Jo, tschüss. Ciao. Thomas, 29. Nee, 28. Ne, 28, Thomas. Hallo. Weder 28 noch Thomas. Markus, 26. Ja. Du bist es. Ja, genau. Markus. Ja, genau. Ja. Der Markus. 26 Jahre. Ja. Und hast heute Nacht hier angerufen. Ja. Genau. Aus welchem Grund? Ja, aus welchem Grund? Mein Thema ist nämlich Schwarzfahren mit dem Auto. Schwarzfahren mit dem Auto? Ja. Mensch, da hatten wir letzte Woche schon so ein Kasper, der ganz lange schwarz gefahren ist mit LKWs. Was ist bei dir los? Ja, bei mir ist es halt so, ich bin damals mit, kann man sagen, mit 18, 19 bin ich schwarz gefahren mit dem Auto. Ja. Und das hat sich so dermaßen entwickelt, dass ich ein geklautes Auto schwarz gefahren habe. Also du hast das Auto geklaut? Nein, jemand anders hat das geklaut. Und wie bist du an das geklaute Auto gekommen? Ja, das ist auch nur so eine Geschichte. Und zwar nämlich hat er mir vorgeweist, ich muss kurz Lautsprecher ausmachen, dass es nämlich so war, dass das Auto von seinem Onkel war. Aha. Also du wusstest nicht, dass es geklaut ist? Nee, so. Mhm. Ja, und da bin ich bei mir zu Hause rumgekurft erstmal. Mhm. So, war auch in der Zeit nicht zu Hause gewesen, weil zu Hause war ein bisschen Streit von meinen Eltern her, weil die das nicht verstanden haben, wegen Betrieb und so, warum ich immer gekündigt hätte und so. Ja, und das hat sich so weit weiterentwickelt, dass halt jemand gesagt hat, Markus, was ist für ein Auto? Ja, in die Schublade reingeguckt und hat dann festgestellt, dass es ein ganz anderer Fahrzeughalter ist, als es drin stand. Okay, so fing es an. Ja, so. Und dann hat sich so weit entwickelt, dass ich dann ein bisschen auch psychisch am Ende war. Und ja, dann kam die Geschichte mit Reha-Einrichtung. Mit was für eine Einrichtung? Reha-Einrichtung. Reha-Einrichtung? Ja, das ist eine Rehabilitationsmaßnahme, ja. Gefördert von den Landschaftsverbänden, wie zum Beispiel das Landschaftsverband Westfalen-Lippe-Münster. Okay, was hast du damit zu tun? So, ich war 3,5 Jahre in der Reha-Einrichtung. Ja, warum? Ja, erstmal wegen Autoführerschein, die ich natürlich nicht habe. Dann private Probleme wie zum Beispiel jetzt Arbeit durch... ist das so eine Art psychosomatische Klinik? Ja, kann man so sagen. Mhm. So, da war ich 3,5 Jahre drin. Und da bist du auch reingekommen, weil du schwarz gefahren bist immer und überhaupt Lebensprobleme hattest? Ja, genau. Ja. Okay, da warst du dann eine Weile drin und dann? Ja, und dann fing die Schwarzerei urplötzlich wieder an. Die Schwarzfahrerei? Ja. Mhm. Also die war erstmal für 2-3 Jahre weg. Wie lange fährst du, bist 26 Jahre alt jetzt, wie lange fährst du schwarz? Uns gerechnet 2-3 Jahre. Bis heute? Datum bis heute. Manchmal? Manchmal, also wenn die Gelegenheit kommt, dann wohl. Ja, die Gelegenheit kommt, das heißt du kommst irgendwie an ein Auto von Bekannten oder du klaust die Autos nicht, oder? Nee. Also das nehme ich grundsätzlich ab. Also geklaute Autos... Das ist schon mal nett, dass du das grundsätzlich ablehnst. Aber du fährst schwarz. Ja. Und du hast deshalb auch schon du warst in klinischer Behandlung deshalb, weil das scheint ein großes psychisches Problem bei dir zu sein. Zumindest scheint das eine Verknüpfung mit anderen Problemen zu haben. Ist das so? Ja, so halbwegs. Aber da kommt dann mit dazu, Jürgen, dass gleichzeitig auch ich ja Probleme hatte bei der Arbeit, ja. Ja. So, in der Reha-Einrichtung habe ich gelernt, Arbeit durchzuhalten, irgendwo Praktikum zu machen und so weiter und so fort. Und gut, zur Zeit habe ich nicht so gut, sondern seit 1,5 Jahren habe ich eine Freundin. Ja, pass mal auf, jetzt bleiben wir mal bei dem Schwarzfahren. Ja. Dir ist ja klar, dass du da absolut gesetzwidrig dich verhältst, dass du unter Umständen andere Leute gefährdest, weil du die Ausbildung einfach nicht hast für das Kraftfahren, dass du da was Unrechtes tust. Was sagst du dazu? Ja, was sage ich dazu? Ganz einfach so, manche Leute, zwar ich persönlich empfinde dadurch den Reiz oder sagen wir so den Kick. Ja gut, dass du den Reiz und den Kick empfindest, ist die eine Sache, aber man kann ja nicht allem nachgehen, wo man Reiz und Kick empfindet. Warum tust du es? Ja. Vielleicht, um mir selber was zu verhalten. Und was? Dass ich trotzdem fahren kann. Ja. Hör mal, was ich dazu denke, ist ja vollkommen klar. Du erwartest da wohl auch nicht den Hauch des Verständnisses von mir. Nein. Das will ich damit nicht sagen. Nee, und da, dass da ganz schnell irgendwas passieren muss, ist ja auch klar. Ich vermute nur mal, dass das ein sehr komplexer Fall ist bei dir. Bist du in irgendeiner psychologischen Behandlung im Moment? Nein, bin ich nicht. Bist du nicht? Nein, aus dem ganzen Grund auch, weil ich bin am 10. Juni bin ich von der Reha-Einrichtung entlassen worden. Ja, und machst es trotzdem weiter alles? Und gefährdest andere Leute? Momentan nicht, Jürgen. Ja. Weil aus dem ganzen Grund auch, weil zurzeit habe ich eine Freundin nämlich. Mhm. Eine Freundin seit anderthalb Jahren. Mhm. Ihr persönlich habe ich erklärt. Ja. Was für Probleme ich hatte. Ja. Und noch mittlerweile habe, ja, sagen wir so. Ja. Und sie versucht mit mir zusammen und anderen, ja, kann man sagen, Zivilfunker, ja, dies mittlerweile abzubauen. Ah ja. In dem Sinne also, es gibt ja so diese ADACs. Ja, pass mal auf, jetzt, es gibt ja vielleicht noch eine ganz andere profane Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, nämlich indem du einen Führerschein machst. Das will ich auch nächstes Jahr in Anlauf nehmen. Ja. Aus welchem Grund auch, weil ich mit meinen Eltern geredet. Und du darfst es auch? Aufgrund deiner Krankheitsgeschichte steht dem nichts im Wege? Es steht mir nichts im Wege in dem Sinne nämlich, weil ich kann das Persönliche abbauen. Ja. So, jetzt werden wir dieses Gespräch beenden. Und ich hoffe, Markus, oder ich verlange es quasi von dir, dass du das Auto stehen lässt. Dass du das mit deiner Freundin weiter in Angriff nimmst. Und dass du nächstes Jahr den Führerschein machst. Das auf jeden Fall. Und wenn du gerne möchtest, kann ich mich auch gerne nächstes Jahr. Das wäre sehr schön und ich hätte gerne so dein Ehrenwort darauf, dass das jetzt auch so abgeht. Das kann ich wohl machen. Ja? Ja. Das würde mich sehr freuen. Gut. Mein Lieber, in diesem Sinne. In diesem Sinne. Tschüss. Gut. Ciao. Und viel Spaß noch bei der übernächsten Sendung immer. Ja, okay. Gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt ist der Thomas dran und der ist 28. Ja, das, hallo, das ist er jetzt, ne, von gerade. Ja, genau. Oh, ich habe mir jetzt aus Versehen eben der Hörer hingefallen, damit war das Gespräch weg. Vor lauter Schreck den Hörer fallen lassen. Genau. Nee, also mein Thema ist halt Spenden. Und ich habe mich halt letzte Woche beworben beim Malteser Hilfsdienst. Ja. Und das war eine einigermaßen positive Annonce in der Zeitung. Was heißt beworben? Beworben, ich bin zurzeit arbeitslos. Ja. Und suche halt einen Job in einer sozialen Einrichtung. Ja. Hast du eine Ausbildung, eine entsprechende? Nein, ich komme aus der Maschinenbranche. Ja. Habe aber gemerkt, dass halt dieser Beruf mir nicht liegt, weil Metall ist kalt. Ja. Und ich möchte halt anderen Leuten helfen. Ja, okay. Und dann habe ich mich halt bei denen beworben. Das war auch ein nettes Bewerbungsgespräch bei den Damen und Herren. Ja. Und die meinten halt, ich sollte einfach mal mitgehen. Und dann kam halt raus, dass es halt eine Drückerkolonne ist und dass man von Haustür zu Haustür gehen sollte, um halt willige Mitbürger in Deutschland zu finden, die einem irgendwas unterschreiben. Also, dass man halt... Ja. Das ist der Malteser Hilfsdienst? Das ist der Malteser Hilfsdienst, ja. Und zwar, der arbeitet... Also, ich bin selbst erschrocken. Moment, und die arbeiten im Stil einer Drückerkolonne, sagst du? Du guckst mich genauso erschrocken an, wie ich jetzt, wie ich meine Mutter angeguckt habe, als ich ihr das erzählt habe. Weil ich das nicht glauben kann. Nein, und zwar, es gibt so eine Art Spendensache beim Malteser Hilfsdienst, das gibt es auch beim Roten Kreuz und auch bei den anderen. Das habe ich mitbekommen in der Kolonne bei denen. Und zwar, die bitten die Mitbürger in den Kreisen Deutschlands, um eine bestimmte Spende praktisch, das, also es ging halt so los, also ich bin da mit einem Drucker. Dagegen ist ja noch nichts zu sagen, wenn Hilfsorganisationen um Spenden bitten. Das ist ja erstmal okay. Fand ich auch. Was ist jetzt dein Vorwurf? Mein Vorwurf ist, dass halt diese Leute, also diese Drucker, mit denen ich auch mitgegangen bin. Wobei das natürlich schon ein sehr heftig wertender Begriff ist, aber sag erstmal weiter. Die bekamen also laut des Vertrages, den man mir gezeigt hat, also freier Mitarbeiter. Das bedeutet halt, dass man ein selbstständiger Mensch wird, also mit kein Urlaubsgeld, keine Krankenkasse, alles, das dafür aufkommen soll. Ja. Das ging halt so weit, dass man halt 48% von den Gewinnen, den man in Anführungszeichen macht, also wenn ich jetzt 120 Mark... Ja, okay, verstehe ich das so, dass die angeblich gesagt haben, dass du 48% von den Spenden selbst einsacken kannst. Die kriege ich als Drücker. Das ist meine Prämie. Doch. Das glaube ich dir nicht. Ich habe dir... Das ist ein absolut seriöses Unternehmen. Nein, pass auf. Die die haben, also der Malteser Hilfsdienst hat es halt einer bestimmten Firma gegeben. Ich möchte diese Firma auch nicht nennen. Ja. Deswegen ist es auch ein falscher Name, den ich im Moment angebe, ja. Mhm. Und was mich am meisten aufgeregt hat, halt diese 48%. Das heißt, man geht von Haustür zu Haustür. Wir waren halt in einer Region, wo halt auch Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose sind. Mhm. In Nordrhein-Westfalen, und wir sind von Haustür zu Haustür gegangen. Die Leute sind im Endeffekt damit geworben worden. Also wir hatten halt auch die Uniform vom Malteser Hilfsdienst. Pass auf, wir unterbrechen jetzt hier mal. Weil ich das eigentlich nicht so glauben kann und ich möchte auch nicht, dass wir jetzt anklagen. Nein, an den Malteser Hilfsdienst. Pass auf, wenn dem so sein sollte, dann wende dich mal gleich an die Polizei. Denn das wäre ein Verstoß gegen die Grundsätze dieser Hilfsorganisationen. Das ist ja offiziell von denen. Also so wie ich das verstanden habe bei denen, die haben alle ihren Ausweis bekommen. Den Ausweis kriegst du erst nach 4 Wochen ja. Von denen, ja? Und mit dem Ausweis bist du berechtigt, halt dann die Spenden einzutreiben. Das ja. ist eine freie okay. Bürgschaft. Das ist ja auch in Ordnung, ja. Und das ist halt, was mich am meisten aufregt, dass du halt von dem ersten Jahr, was die Leute spenden, also das Motto ist halt hier in Nordrhein-Westfalen, es werden ja die Rettungshubschrauber. Also dein Vorwurf ist, dass die... Letztendlich, dass du 48% wieder einsackst von ja, dem, was da gespendet ist. Das ist halt mein Gehalt ist im Endeffekt. Und was mich am meisten stört halt, dass die halt auf eine Art Mitleidsmasse appellieren. Jetzt werden mit Sicherheit Mitarbeiter vom Malteser Hilfsdienst dieses die können ohne weiteres anrufen. Gehört haben und verfolgt haben. Und ich bin sehr gespannt schon auf die Anrufe und auf die Klarstellung oder Richtigstellung von ich diesem Ich weiß Formen. Auch, dass es halt von anderen Hilfsorganisationen geht. Es geht halt um eine Sache, dass man halt, also der Spruch von dem einen Drücker war halt, dass man halt mit dem Rettungshubschrauber nicht mehr abgenommen wird und dass halt also die Leute halt mit dem Krankenwagen mehr abgeholt werden müssen und solche Sachen. Thomas, das, was du gesagt hast, ist jetzt klar verstanden worden. Ja. Ob das stimmt, sei dahingestellt. Und wir warten auf Reaktionen von... Ich bitte für, dass andere Leute, die halt derselben Masche aufgeflogen sind wie ich, dass die halt auch anrufen und dass halt gegen diese Machenschaften mal in der Öffentlichkeit mehr präsent, also dass mehr Leute darüber reden, weil ich finde es eine Unverschämtheit. Gut. Allein der anderen Leute. Ja. Thomas, jetzt beenden wir das Gespräch. Okay, okay. Bis dann, Domian. Ciao. Begrüße herzlich Daniel, 23. Hallo. Daniel, guten Morgen. Hallo. Dein Thema. Mein Thema, ja, meine Problematik ist recht einfach eigentlich zu umreißen. Das Ganze ist, dass ich das Problem habe, dass ich immer wieder unter Alkohol Auto fahre und also auch schon mehrfach meinen Führerschein deshalb abgeben musste und... ja, ich habe es heute Abend irgendwie wieder erlebt und darum rufe ich auch eigentlich an, dass ich also wieder unter extremsten Alkoholeinflüssen gefahren bin. Warst du betrunken vorhin? Ja, ich bin immer noch betrunken. Immer noch betrunken. Man hört's gar nicht. Ja, gut, das kommt durch die Gewohnheit, ja. Ja, klar. Gab es Unfälle, schon richtige? Nein, ich habe gar keinen Unfall bis jetzt gehabt. Das ist alles immer sehr gut verlaufen. Also du bist erwischt worden und die haben dir den Lappen dann abgenommen? Genau, ich habe einen Kumpel nach Hause gefahren und in dem Zusammenhang haben sie mich da angehalten, nur weil ich noch den kleinen Umweg gemacht habe. Da war ich dann erst der Polizei sehr böse und nicht mehr mir selber und unterdessen ist es halt so, dass das also jetzt das zweite Mal noch wieder vorgekommen ist und... Blöde Frage, warum trinkst du überhaupt, wenn du mit dem Auto unterwegs bist? Ja, das ist so der Gruppenzwang und die Umgebung und so weiter. Da ist es halt so, wir trinken halt in der Gruppe oft sehr viel Alkohol und... Aber du glaubst das doch nicht, jetzt bei mir entschuldigen zu können mit Gruppenzwang. Du bist ein Mann von 23 Jahren, Mensch. Ja, ja, klar. Also ich will das auch damit nicht entschuldigen oder so, aber daher kommt, also du hast mich gefragt, warum ich immer wieder was trinke und das liegt halt daran. Ja, das Trinken ist ja noch nachvollziehbar, aber es ist nicht nachvollziehbar, dass du dann Auto fährst. Ja, das ist einfach, sagen wir mal, wenn ich 3, 4, 5, 6 Bierchen getrunken habe, dann bin ich noch so vernünftig, dass ich dann nicht fahre und wenn ich dann also irgendwie einen gewissen Level überstiegen habe, dann wird mir das völlig egal und dann fahre ich erst recht. Ja. Ich brauche dir jetzt natürlich all die ganzen Vorhaltungen nicht zu machen, dass du dich gefährdest, dass du andere Leute gefährdest, dass das alles am seidenen Faden hängt, dass du irgendwann, weiß ich, schwerst verletzt irgendwo im Halbkoma vielleicht zu finden bist in der Klinik, ist ja klar, ne? Ja klar. Das oder dass ist du andere, klar, dass du an, wenn, dass wenn du andere Leute. Nicht klar wäre, würde ich auch nicht anrufen. Oder? Ja, aber dann verstehe ich wirklich nicht, dass du nicht so viel Selbstdisziplin aufbringst und sagst, ich saufe mir von mir aus die Hucke zu, aber der Lappen bleibt zu Hause. Oder das Auto bleibt zu Hause. Ja, der Lappen ist immer ja, zu Hause. Der, das Auto bleibt zu Hause. Das verstehe ich nicht. Wer lacht da? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie eine Wohnung drüber. Ja. Da haben wir nichts mit zu tun. Aber ja, Ja, warum bleibt hier auch zu Hause, aber das ist ja auch nicht das Problem. Also ist egal, ob ich gar keinen Führerschein hätte. Ich bin auch gefahren, als ich einen Führerschein schon abgegeben hatte und so weiter. Bin ich also regelmäßig jedes Wochenende noch gefahren. Ja, Irrsinn, Irrsinn. Das machst du so lange, bis irgendwas ganz Heftiges passiert. Absoluter Irrsinn. Das verstehe ich nicht, warum du nicht so Herr deiner selbst bist und sagst, ich bestimme das jetzt für mein Leben. Ich mache alles, was ich will, aber ich mache es dann ohne Auto am Wochenende oder wann abends, weiß ich. Lebst du auf dem Land? Brauchst du das Auto? Nein, ich bin zentral mitten in der Innenstadt. Sogar in der Innenstadt. Das heißt, du kannst ja einen Saufen gehen, wirklich ohne Auto. Das war gar kein Problem. Ja, klar, das ist ja auch nur auf Kurzstrecken, bis jetzt passiert und so weiter. Das ist ja auch gerade die Problematik dabei. Mir ist das dann auch völlig egal, also scheißegal. Also selbst wenn die Polizei mich anhält, dann lache ich dich noch aus. Mhm. Aber du siehst es selbst als Problem. Ja, klar, natürlich. Ich habe es ja gerade heute Abend wieder erlebt. Ja. Ich bin über den Fahrradweg gefahren. Ja. Aber dann ist es mir nicht eingängig, Daniel, warum du dich da selbst nicht in den Griff kriegst und sagst, ich lasse das Auto zu Hause. Warum nicht? Ja, ein Auto zu Hause lassen, der Kickpunkt ist ja nicht in dem Fall, ob ich das Auto zu Hause lasse, weil irgendwie muss ich ja auch hinkommen. Und wenn ich schon mit dem Taxi zur Kneipe hinfahre, ist auch ein bisschen blöd. Nee, dann das, genau so musst du das machen. Dann fährst du mit dem Fahrrad oder mit dem Taxi hin und mit der Bahn. Wenn du mir die Kohle überweist, mache ich das gerne. Also was? Ach komm, jetzt komm nicht mit dem Kohleargument. Du kannst zu Fuß gehen, es gibt öffentliche Verkehrsmittel oder du kannst Fahrrad fahren, wenn du in der Innenstadt wohnst. Ich bin noch nie Bus gefahren. Ja, dann wird es höchste Zeit, dass du Bus fährst. Ich habe da überhaupt kein Verständnis für. Du wirkst eigentlich sehr selbstbewusst und du benimmst dich wie ein Waschlappen. Ja, ein Stück weit hast du bestimmt recht. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich das so mache, aber ich komme da auch nicht anders weg. Ich weiß auch nicht, wie ich das ändern soll. Das ist völlig einfach, indem du genau das tust, was ich gerade gesagt habe. So änderst du das. Man kann es mir nicht erzählen, dass du das nicht schaffst. Mensch, ich habe hier manchmal Leute, die haben solche Mega-Probleme und die kriegen das in den Griff. Und du wirst es ja wohl in den Griff kriegen, dein Auto zu Hause zu lassen und mit dem Bus mal zu fahren, Mensch. Mit dem Bus? Ja, oder mit dem Fahrrad oder weiß ich was wie. Aber nicht mit dem Auto. Ja, ich würde es ja auch gerne in den Griff kriegen, aber ich weiß nicht wie. Ja, jetzt langt's aber, ne? Indem du das tust, Mensch, Daniel. Jetzt muss ich Schluss machen. Kein Problem. Ja, in dem Sinne, ne? Ja, lass mich so alleine. Ja, jetzt lasse ich genau so alleine, mit den harschen Worten. Denk mal drüber nach, Mensch. Okay. Kein Auto mehr. Sauf dir die Hucke voll, aber ohne Auto. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war die erste Sendung in dieser Woche. Und jetzt nochmal was zum Thema Domians Welt. Das ist eine sechsteilige Talkshow-Serie im WDR-Weihnachtsprogramm Fernsehen. Erste Sendung am 21.12. Und wir suchen Leute für diese Sendung, die etwas ganz Besonderes erlebt haben oder die etwas ganz Besonderes erzählt haben und die es gerne mir erzählen würden. Und zwar nicht am Telefon wie in dieser Sendung, sondern so richtig vis-à-vis von Angesicht zu Angesicht in einem Studio hier in Köln im WDR-Fernsehen. Also, wenn ihr da etwas zu bieten habt und Lust habt, nach Köln zu kommen, dann ruft jetzt an, unsere Leitungen sind noch geschaltet bis 3 Uhr 0130 29 11, Bewerbung als Studiogast für Domians Welt. So, das dazu, dann noch zu heute, in der Technik war Markus Liebetanz und zu morgen heißt das Thema alte Schwule und alte Lesben, Homosexualität im Alter. Und ich frage euch und werde euch fragen, wie ihr als ältere Schwule oder Lesben lebt, welche Probleme ihr habt und was es überhaupt bedeutet, älter werden, älter sein für Schwule, für Lesben. Ich freue mich auf die Sendung morgen Nacht und freue mich auf euch und wir sind ab 1 wieder da im WDR Fernsehen und bei 1 Live. Eine schöne Nacht. Bis dahin. Ciao.